65. Schlagen wir bitte Jesaja 65 auf. Luke chapter 18. Lukas 18. And Revelations 21. Und Offenbarung 21. Okay. Isaiah chapter 65. Jesaja 65. Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, bitte segne diese Worte. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Isaiah 65 verse 17. Jesaja 65 vers 17. For behold, I create new heavens and a new earth. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. The former things shall not be remembered or come to mind. Dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Can you imagine not even remembering the Atlantic Ocean? Könnt ihr euch vorstellen, euch nicht mal an den Atlantik erinnern zu können? The continent of Europe. Den Kontinent Europa. God is going to create a new heavens and a new earth. Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. And it will be so unbelievable. Und es wird so unglaublich sein. That the old earth will not even come to mind. Dass man sich an die alte Erde gar nicht mehr erinnern können wird. Okay, now turn to Revelations chapter 21. Jetzt schlag bitte Offenbarung 21 auf. This is the Apostle John speaking. Hier spricht der Apostel Johannes. He writes in verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. For the first heaven and the first earth passed away. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. And there is no longer any sea. Und das Meer ist nicht mehr. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Now if you continue reading, und wenn ihr da weiterliest, this New Jerusalem is about half the size of Europe. Dieses neue Jerusalem ist ungefähr halb so groß wie Europa. It's huge. Es ist einfach riesig. It is so big. Es ist so groß. That this earth has to be much bigger. Dass diese Erde viel größer sein muss. Or it would just throw off the rotation of the earth. Oder es würde sonst einfach die Rotation der Erde beenden. Here's something that many Christians don't know. Und da ist etwas, was viele Christen nicht wissen. We're going to spend eternity. Wir werden die Ewigkeit verbringen. In heaven. Im Himmel. On earth. Auf der Erde. Heaven's coming down to earth. Der Himmel kommt auf die Erde herunter. For eternity. Für die Ewigkeit. This is really amazing. Und das ist wirklich unglaublich. Now look at this, and then we'll turn to Luke 18, verse 22. Schaut euch das an und dann werden wir Lukas 18 aufschlagen, Vers 22. I saw no temple in it. Und ich sah keinen Tempel darin. For the Lord God, the Almighty and the Lamb are its temple. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Now this city is as high as it is wide. Und diese Stadt ist so hoch, wie sie breit ist. It's going to be like this humongous shopping mall, you know. Das wird wie dieser unglaublich große Shopping Center sein. And then we're just going to see, you know, like angels going by. Und wir werden da die Engel vorbeifliegen sehen, ganz schnell. There's going to be like red lights, like so wie Rotlichter. And then crossing through. It's going to be this unbelievable city. Das wird einfach diese unglaubliche Stadt sein. And somehow John 14. Und in Johannes 14. When the Lord said, "I go and prepare a place for you." Wenn der Herr sagt, ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. It's in that new Jerusalem. Das ist in diesem neuen Jerusalem. It's gotta be our heavenly abode. Das muss es sein. Unsere himmlische Wohnstadt. Is in this city that is as high as it is wide. Ist in dieser Stadt, die so hoch wie sie breit ist. It probably has this huge, you know, inside that is like wow. Das hat wahrscheinlich dieses riesige Innere, das einfach nur zum Staunen ist. And now look at the next verse. Schaut euch diesen nächsten Vers an. And the city has no need of the sun or the moon to shine on it. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. For the glory of God illumined it. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. And its lamp is the Lamb. und ihre Leuchte ist das Lamm. Okay, Luke chapter 18. Lukas 18. This morning we dedicated three babies. Heute Morgen haben wir drei Babys geweiht. It was wonderful. Und das war wunderschön. And we used this text. Und wir haben diesen Text benutzt. I'm going to go a little further tonight. Und ich werde das heute aber ein bisschen weiterführen heute Abend. And apply it more to the church. Und das mehr auf die Gemeinde anwenden. Matthew chapter 18. Also, Entschuldigung, nicht Lukas 18, sondern Matthäus 18. Matthew 18. Okay. Now listen close to this. Hört euch das genau an. And then I'll show you a little video. Dann werde ich euch ein Video zeigen. Verse 1. At that time the disciples came to Jesus and said. Vers 1. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Who then is the greatest in the kingdom of heaven? Wer ist doch der Größte im Himmelreich? When we get to the New Jerusalem. Wenn wir ins neue Jerusalem kommen. Who's going to be the most famous? Wer wird wohl der Berühmteste sein? Verse 2. Vers 2. And he called a child to himself and set him before them. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie. And he said, und er sprach: Truly I say to you, wahrlich ich sage euch, unless you are converted and become like children, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. I can imagine they were doing the same thing, like, what? Und ich kann mir vorstellen, die werden sich genau dasselbe gedacht haben. Was? Unless we become like them, also außer wir werden so wie sie, we will never enter the kingdom of God. Werden wir nie ins Himmelreich kommen. Tamara, come up here for a second. Tamara, komm mal. Come right up here. So he takes a little child. Also nimmt sein kleines Kind. And sets the child in their midst. Und stellt sie so mitten unter sie. And says, truly I say to you. Und sagt, wahrlich ich sage euch. This is absolute. Das ist absolut. Unless you are like a child. Außer ihr seid so, werdet so wie die Kinder. You will not enter the kingdom of God. Werdet ihr nicht in das Himmelreich einkommen? What was he talking about? Worüber hat er gesprochen? Okay, you are dismissed. Du kannst gehen. Okay, let's go to the video. But you don't have to tape this on the tape. Just cut the tape for a moment. Schauen wir uns jetzt das Video an. Okay, this is a little bit of baseball here. Das ist ein bisschen von unserem Baseball. And I've been training Max to play baseball. Und ich habe den Maxi trainiert, jetzt Baseball zu spielen. Over the winter. Über den Winter. Das, worüber ich jetzt sprechen möchte. Let's go back to the text and you can start the tape. Gehen wir zum Text zurück und ihr könnt mit dem Aufnehmen anfangen. Okay. Verse 3 again. Vers 3. Nochmal. Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Point number one. Erster Punkt. You won't even get in. Du kommst da nicht einmal hinein. Number two. Zweitens. If you want to be somebody in the kingdom, wenn du jemand im Reich sein möchtest, whoever then humbles himself as this child, der nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, he is the greatest in the kingdom of heaven. Der ist der Größte im Himmelreich. Think of that point. Denk an diesen Punkt, denk darüber nach. When we are walking in the New Jerusalem someday. Wenn wir eines Tages im neuen Jerusalem gehen. And some of us will be absolutely shocked. Dann werden einige von uns total schockiert sein. I mean, we all will be. Also wir werden es alle sein. But some people won't even know what it is. Aber manche werden es vielleicht nicht einmal wissen, worum es da geht. What is this? Was ist das? The New Jerusalem. Das neue Jerusalem. What's that? Was ist das? You never went to Bible school, huh? Bist wohl noch nie in die Bibelschule gegangen, oder? You didn't go to church very often, huh? Bist auch nicht oft in die Gemeinde gegangen, oder? Not really. Nicht wirklich. When we're there, wenn wir dort sind, we will see what the Lord meant. Werden wir sehen, was der Herr gemeint hat. Because every single person in God's kingdom, denn jede einzelne Person in Gottes Reich, will be like a child. Wird wie ein Kind sein. In a very specific way. Auf eine ganz spezifische Weise. When you look at the kids on the video and the adults. Wenn er jetzt die Kinder und die Erwachsenen auf diesem Video anschaut. When you look at the kids that were dedicated this morning. Oder wenn ich die Kinder angeschaut habe, die heute Morgen gesegnet worden sind. You see a particular word that comes out. Dann sieht man ein bestimmtes Wort, was da herauskommt. And it's this word dependent. Und das ist dieses Wort abhängig. Children are dependent. Kinder sind abhängig. They are not humble in a personal sense. Sie sind nicht auf persönliche Weise jetzt demütig. They're humble in a circumstantial sense. Sie sind demütig aufgrund von Umständen. It's an enforced humility. Es ist eigentlich eine aufgezwungene Demut. They really have no choice. Sie haben keine Wahl. What are they going to do? Was sollen sie machen? Run away from home? Von zu Hause weglaufen? What are we going to do? Was machen wir? It's interesting as children grow up. Es ist interessant, wenn Kinder aufwachsen. And they become teenagers. Und sie zu Teenagern werden. You know, we all want to break out of the bond of mom and dad. Wir alle wollen aus diesem Gebundensein von Mama und Papa ausbrechen. And you know, we did it anyway, Pastor Matt and I. Also zumindest like, Pastor Matt und ich haben das Mom, gemacht. Let us go, you know. Mama, lass uns doch gehen. You know, we're young, we're guys. Wir sind jung, wir sind Burschen. We just want to run. Wir wollen einfach nur laufen. And you know, it was good that I had a good, strong dad. Und es war gut, dass ich einen guten, starken Vater hatte. Sometimes. Manchmal. Sometimes. Manchmal. My father told me one time, I was 14 years old. Mein Vater hat mir mal gesagt, da war ich 14 Jahre alt. He says, Robert, I want to talk to you. Er hat gesagt, Robert, ich möchte mit dir sprechen. I said, yeah, Dad. Ich sagte, ja. He says, if I ever catch you smoking a cigarette. Wenn ich dich einmal beim Zigarettenrauchen erwische. Yeah, Dad. Ja. He says, I'll kill you on the spot. Dann werde ich dich auf der Stelle umbringen. You'll be dead. Du bist einfach tot. I said, thanks, Dad. Und ich habe gesagt, danke, Papa. I appreciate your love and care. Ich schätze deine liebende Sorge um mich. This was my dad. Das war mein Vater. My dad came from Eastern Europe. Mein Vater kam aus Osteuropa. And then was a prisoner of war for 3.5 years in Korea and China. Und war dann 3.5 Jahre lang Kriegsgefangener in Korea und in China. And he was from the old camp. Und er war noch von der alten Schule. And I'm glad that I grew up away from the old camp. Und ich bin froh, dass ich jetzt eben nicht in dieser alten Schule aufgewachsen bin. We got hit on the rear end so many times. Wir sind so oft geschlagen worden am Hintern. The rear end, right there. Auf dem, ja. My father had this oak paddle. Und mein Vater hatte diesen Eichenstock. Oh man, this thing hurt so bad. Und das hat so weh getan. And for every minute we came home late. Every minute. Und für jede Minute, die wir zu spät nach Hause gekommen sind. Minute, jede Minute. We got one hit. Haben wir einen Schlag bekommen. We got a lot of hits. Und wir haben viele Schläge bekommen. A lot of hits, you know? Viele Schläge. But the point today is this. Aber der Punkt heute ist, children are dependent. Kinder sind abhängig. What can a child do? Was kann ein Kind tun? Without the care of its parents. Ohne die Sorge von seinen Eltern. When we become teenagers, wenn wir zu Jugendlichen werden, we want to break away from all the dependency. Dann wollen wir ausbrechen aus dieser Abhängigkeit. And yet we are still so dependent. Und doch sind wir noch immer so abhängig. And at best we will only be interdependent. Und wenn es gut geht, dann sind wir einfach wie sagt man das? Also gegenseitig abhängig. Who is independent in this world? Wer ist schon unabhängig in dieser Welt? I mean, who in this world? Who here has made your own clothes here? Wer hier zum Beispiel hat seine eigenen Kleider gemacht? Your own sneakers. You're sitting here. You made everything you're wearing. Du sitzt hier und du hast alles selbst gemacht, was du anhast. You fixed all your teeth. Du hast all deine Zähne gerichtet. You got this little drill at home. Du hast diesen Bohrer zu Hause. You und cut Bohrer. Your own hair. Du schneidest deine eigenen Haare. You're your own doctor. Du bist dein eigener Arzt. You don't have any money. Du hast kein Geld. Because you're not tied into the system. Weil du einfach nicht in dieses System gebunden bist. You live somewhere out in the Wienerwald. Du lebst da draußen im Wienerwald. No, you're just independent. Du bist einfach unabhängig. Like, who's independent? Wer ist wirklich unabhängig? The best we can be is have a healthy interdependence. Das Beste, was wir eigentlich sein können, ist eine gesunde, gegenseitige Abhängigkeit zu haben. And unless we're like children, und außer wir sind so wie die Kinder, that we are dependent on our Heavenly Father, dass wir abhängig sind von unserem himmlischen Vater. He is never going to be dependent on us. Er wird nie von uns abhängig sein. He's the source of all life. Er ist der Ursprung von allem Leben. And we will not grow out of this. Und wir werden aus dem nie herauswachsen. We will be like him. Wir werden so sein wie But er. When we get to heaven, aber wenn wir in den Himmel kommen, there'll be no sun. Da wird es keine Sonne geben. There'll be no moon. Kein Mond. It will be God himself. Es wird einfach Gott selbst sein. His glory forever and ever and ever. Seine Herrlichkeit für immer und immer und immer. Will be our light. Wird unser Licht sein. We will be eternally dependent on God. Wir werden auf Ewigkeit abhängig sein von Gott. Unless you are like these children. Außer ihr seid so wie diese Kinder. You will never enter the kingdom of God. Werdet ihr niemals in das Himmelreich einkommen? How can we expect to get to heaven? Wie können wir erwarten, in den Himmel zu kommen? If I can't even cross the Atlantic Ocean without help. Wenn ich nicht einmal ohne Hilfe den Atlantik überqueren kann. The Atlantic. I can't even cross the country. Ich kann nicht einmal dieses Land überqueren. Without depending on somebody. Ohne abhängig zu sein von irgendjemandem. And somehow we have this idea. Und irgendwie haben wir diese Idee. I'll make it somehow. Also irgendwie werde ich es schon schaffen. I'll get there. Ich komme dahin. I'm not worried about it. Mach mir keine Sorgen. You're not worried about it. Du machst dir keine Sorgen. You should be worried about it. Aber du solltest. Because unless you have the dependency of a child. Denn außer du hast diese Abhängigkeit eines Kindes. Only God can get me into his kingdom. Nur Gott kann mich in sein Himmelreich bringen. Only God can save me. Nur Gott kann mich retten. Only God can bring me there. Und nur Gott kann mich dorthin bringen. I mean, we can get to the moon. Wir können zum Mond fliegen. Big deal. Na und? Try to get to heaven without God. Versuch in den Himmel zu kommen ohne Gott. Like, let's just make a plan. Machen wir einfach einen Plan. Why don't we this summer go to heaven? Warum gehen wir nicht einfach diesen Sommer in den Himmel? We can do it somehow. Wir können das doch irgendwie machen. Let's make a plan. Machen wir einfach einen Plan. This is what we'll do. We'll pray to the angels. Das werden wir machen. Wir werden einfach zu den Engeln try beten. Try to convince some of them to come over on our side. Und ein paar von ihnen überzeugen, dass sie auf unsere Seite kommen sollen. Now, maybe one or two will appear. Vielleicht ein oder zwei werden erscheinen. And we can talk to them. Wir können mit ihnen reden. And they can somehow get us there. Und die können uns dann irgendwie dorthin bringen. It's impossible. Es ist unmöglich. Unless we are like little children. Außer wir sind wie kleine Kinder. Unless we are completely dependent on our father. Außer wir sind total abhängig von unserem Vater. We will not be there. Wir werden dann dort nicht sein. You know, when we were kids. Könnt ihr euch erinnern, wenn wir Kinder waren? Remember when Dad drove the car? Und wenn der Vater mit dem Auto gefahren ist? Dad's driving everyone. Und wenn der Vati fährt, dann schlafen alle. You're worried about nothing. Du machst dir um nichts Sorgen. You're so trustingly in the car. Du bist einfach so vertrauensvoll in diesem Auto. Dad's driving. Der Vati fährt. It's awesome. Das ist wunderbar. Then mom drives, you know. Und dann fährt die Mutter. Hey Dad, can you drive? Hey Vati, kannst du fahren? I mean, Mom's a good driver, but Dad's a really good driver. Aber der Vater fährt wirklich gut. And this relationship, this dependency. Und diese Beziehung, diese Abhängigkeit. I remember I was doing my first job as a carpenter, my second job by myself. Ich erinnere mich, wie ich meinen zweiten Job als Tischler gemacht habe, ganz alleine. I was 23 years old. Ich war 23 Jahre alt. And I had already renovated this Jewish lady's entire kitchen and living room in New York City. Und ich hatte davor eben schon die ganze Küche und Wohnzimmer von dieser jüdischen Frau renoviert in New York. And then I got this job to change a laundromat into a drugstore. Und dann hatte ich diesen Job, wo ich einen Waschsalon in eine Apotheke verwandeln sollte. Apotheke, right? From a laundromat. Von einem Waschsalon. To a drugstore. Zu einer Apotheke. Yeah. And And I was right in the middle of all this thing by myself. Und ich war da gerade mittendrin, ganz alleine. And I had this incredible problem. Und ich hatte dieses unglaubliche Problem. Because there was this disappearing staircase that goes in the middle of the back room. Weil da einfach diese Stufen waren, die in die Mitte von diesem hinteren Raum gekommen sind. But when you opened it, it got in the way of the other door. Aber wenn du es aufgemacht hast, dann war das der anderen Türe im and Weg. It just didn't work. Und es hat einfach nicht funktioniert. And I'm sitting there, I'm standing there with my hand on my head like this, thinking, what am I gonna do? Und ich stehe dort mit meinem Kopf da so auf meinem Kopf, also mit meiner Hand, Entschuldigung, auf meinem Kopf und habe so überlegt, was soll ich denn tun? And then something amazing happened. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. You know what it was? Wisst ihr, was es war? I'll never forget it. Ich werde es nie vergessen. I hear this voice. Ich höre diese Stimme. Hi, Robert. Hallo, Robert. I turned around and it was Dad. Ich drehe mich um und es war mein Vater. And my dad was the most awesome craftsman I'd ever met. Und mein Vater war der wunderbarste Handwerker, den ich jemals getroffen habe. He comes walking through the door and says, I was just in the area, thought I'd stop in. Er kommt einfach durch die Tür und sagt, ich war gerade in der Gegend und habe mir gedacht, ich schaue vorbei. And I had this most amazing experience. Und ich hatte diese unglaublichste Erfahrung dabei, dieses Erlebnis. Being dependent on my dad. Einfach von meinem Vater abhängig zu sein. Nothing can go wrong now. Und ich habe mir gedacht, nichts kann jetzt mehr schief gehen. Dad's here. Der and Vater I said, ist you know, it's amazing you showed up, Dad. I said, what do I do? Und ich habe gesagt, Papa, es ist unglaublich, dass du jetzt gekommen bist. Was soll ich denn machen? I'm just stuck. I have no idea what to do. Ich bin einfach stecken geblieben. Ich weiß nicht, was ich if tun soll. This is in the way. If I do that, that's in the way. Wenn ich das mache, dann ist das im Weg. Und wenn ich das mache, ist das im Weg. And then, you know, Dad stands there, starts to think. Und dann steht der Papa da und überlegt so. Starts to walk around. Und geht so herum. Looks this way. Schaut so. He says, go get me this, you know. Und sagt, hol mir das. Bring me this. Und bring mir das. He says, take that away. Nimm das weg. And suddenly he unravels the whole thing. Und plötzlich deckt dann das Ganze auf. This is like our heavenly Father. So ist unser himmlischer Vater. And this dependence on God never leaves. Und diese Abhängigkeit von Gott verschwindet nie. You know, someday, you know, I may know more than my father in a certain area. Also vielleicht werde ich eines Tages mehr als mein Vater in gewissen Gebieten wissen. We played tennis together and I became a better tennis player than he did. Wir haben zusammen Tennis gespielt und ich bin dann besser geworden als er. But with our heavenly Father, aber mit unserem himmlischen Vater, we will never become better in anything than our heavenly Father. Wir werden nie besser in irgendetwas sein als unser himmlischer Vater. If we want to be great in his kingdom, wenn wir groß in seinem Himmelreich sein möchten, then be humble like a child. Dann seid demütig wie ein Kind. And live a life of dependency on God. Und lebe ein Leben der Abhängigkeit von Gott. It says in Proverbs 3, 5 and 6, es steht in Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. Do not lean on your understanding. Verlass dich nicht auf dein eigenes Verständnis. But acknowledge him in all your ways. Sondern anerkenne ihn in all deinen Wegen. All your ways. Auf all deinen Wegen. And he will make your path straight. Und er wird deinen Weg gerade machen. He will do it. Er wird das machen. He wants to do it. Er möchte es tun. He's created us to be dependent on him. Er hat uns dazu geschaffen, abhängig zu sein von as ihm, we heard in the introduction, wie wir in der Einleitung gehört haben. God wants us to bother him. Gott möchte, dass wir ihm auf die Nerven gehen, dass wir zu God ihm kommen. Is infinite. Gott ist uneingeschränkt. Dr. Cho once said this. Dr. Cho hat einmal gesagt, from South Korea, aus Südkorea, he has a church of 800,000 people. Er hat eine Gemeinde von 800,000 Leuten. How he doesn't go crazy, you know, but ich weiß nicht, wie ihn das nicht verrückt macht. I'm teasing. Das ist ein Spaß. He said this. Er hat gesagt, God, because he is infinite. Gott, weil er unendlich ist. Can give each one of us kann jeden von uns his full attention at the same time. Seine volle Aufmerksamkeit zur selben Zeit geben. Isn't that a wonderful thought? Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Because he is infinite and eternal, weil er unendlich und ewig ist. All powerful, allmächtig. All knowing, allwissend. And omnipresent, und allgegenwärtig. He can give each one of us, deswegen kann er jeden von uns his full attention, seine volle Aufmerksamkeit geben. At the same time. Zur selben Zeit. He wants me to be dependent. Er möchte, dass ich abhängig bin. He wants me to be his child. Er möchte, dass ich sein Kind bin. He wants me to say goo goo gaga. Er möchte, dass ich sage goo goo gaga. It's me. Das bin ich. And I need your help. Und ich brauche deine Hilfe. I'm taking a medical exam. Ich mache eine Prüfung in Medizin. I'm playing a tennis match. Ich spiele ein Tennismatch. We're training kids to play baseball. Wir trainieren Kinder, Baseball zu spielen. I have to preach. Ich muss predigen. Give me wisdom in the marriage. Gib mir Weisheit in der Ehe. With the teenager. Mit dem Jugendlichen. God wants full dependency. Gott möchte volle Abhängigkeit. This is what this life is all about. Und darum geht's in diesem Leben. The Lord said he didn't do anything without his father. Der Herr hat gesagt, er hat nichts getan unabhängig von seinem Vater. The Lord said to us in John 15. Der Herr sagt zu uns in Johannes 15. Without me, ohne mir, you can do nothing. Könnt ihr nichts tun. Of course I can do something. Natürlich kann ich was machen. Someone will say. Sagt vielleicht jemand. I'm not a Christian and I study computers. Ich bin kein Christ und ich studiere Computer. I'm not a Christian and I'm an Olympic athlete. Ich bin kein Christ und ich bin ein olympischer Sportler. I'm not a believer and I'm a doctor. Ich bin kein Gläubiger und ich bin ein Arzt. Look at our politicians, they're not believers and they're successful. Schau unsere Politiker an, die sind keine Christen, keine Gläubigen und die sind erfolgreich. At least for the most part, zumindest maybe die meisten. Some are Christians. Vielleicht sind manche Christen. But what's the point? Aber worum geht's hier? You can do nothing of eternal value without God. Du kannst nichts mit ewigem Wert ohne Gott machen. Number one. Erstens. And number two, if it was not for God in the first place. Und zweitens, wenn es nicht Gott an erster Stelle gewesen wäre. You wouldn't even exist. Dann würdest du nicht mal existieren. If God just decided. Wenn Gott einfach entschieden hätte, to change a little bit of the universe, ein bisschen vom Universum zu verändern. Well, these unthankful people on planet Earth, also diese undankbaren Leute auf dem Planeten Erde. I think I'll just turn the temperature of the sun down about 30%. Ich glaube, ich schalte einfach die Temperatur von der Sonne um ca. 30% runter. Just a little thing like that. Nur ein kleines Ding, sowas. Nah, I'll speed up the rotation of the Earth. Oder ich mache die Erdumdrehung einfach ein bisschen schneller. This whole thing is so perfectly balanced. Diese ganze Sache ist so perfekt ausbalanciert. Isn't it amazing that you can? The sun is so far away. Ist es nicht unglaublich? Die Sonne ist so weit weg. And you can get a tan from it. Und du kannst trotzdem braun werden davon. And this huge, immense fireball. Und dieser riesige, unglaubliche Feuerball. Unbelievably humongous fireball. Dieser unglaublich riesige Feuerball. Is it 93 million miles away? Ist es 93 Millionen Meilen weg? And I can stand outside and get a tan. Und ich kann einfach draußen stehen und braun werden davon. We came back from our vacation one time. Wir sind einmal vom Urlaub zurückgekommen. It was so beautiful, and I was standing on the stairs of the airplane. Es war so wunderschön und ich bin da jetzt auf den Stufen gestanden zum Flugzeug. Und meine Frau sagt, was machst du? I said, I'm getting a little, just the end of the sun here. Ich hole mir einfach noch den Schluss von der Sonne hier. And every step I went backwards and just soaking it up. Und jeden Schritt, den ich zurückgegangen bin und ich habe das einfach aufgesogen. Bis ich dann im Flugzeug war. I said, that's it. Und ich habe gesagt, das war's. Now back to Austria. Jetzt zurück nach wieder nach Wien. Wieder in Wien. Right? Isn't this incredibly amazing? Ist das nicht unglaublich erstaunlich? How dependent on God we are? Wie abhängig von Gott wir sind. I mean, I gotta breathe all the time. Ich muss ja ständig atmen. What if there was no air? Was ist, wenn es keine Luft gäbe? We gotta eat all the time. Wir müssen ständig essen. Everything about humanity means dependence. Alles über das Menschsein heißt Abhängigkeit. I have to eat every day. Ich muss jeden Tag essen. I gotta breathe every day. Ich muss atmen jeden Tag. We gotta drink water every day. Wir müssen jeden Tag Wasser trinken. Why didn't God just create us so we didn't have to do these things? Warum hat Gott uns nicht so geschaffen, dass wir diese Dinge nicht tun müssen? Right, just a little solar plate on my forehead. Einfach da nur so eine Solarplatte auf meiner Stirn. You know, we don't have to sleep. Wir müssen nicht schlafen. We don't have to eat. Wir müssen nicht essen. Nothing. We just live by this solar plate. Also nichts, wir leben einfach nur von dieser Solarplatte. Everything about life is dependence and interdependence. Aber alles im Leben ist einfach Abhängigkeit und beziehungsweise gegenseitige Abhängigkeit. And yet the unbeliever und doch der Ungläubige declares independence of God. Erklärt Unabhängigkeit von Gott. I don't need God. Ich brauche Gott nicht. What do I need God for? What did he ever do for me? Wozu brauche ich Gott? Was hat er denn schon jemals für mich gemacht? What do I need my parents for? Wozu brauche ich meine Eltern? What did they ever do for me? Was haben die schon jemals für mich gemacht? What did my mother ever do for me? Was hat meine Mutter jemals für mich gemacht? Tell me one thing. Sag mir eine Sache. Just tell me one thing. Sag mir einfach nur eine Sache. Right? This is what kids, right? I've heard this before. Ich habe das schon davor gehört. What did my father ever do for me? Was hat mein Vater jemals für mich gemacht? Brought you into the world. Ja, du bist in die Welt gekommen. With your mother's help. Mit der Hilfe von deiner Mutter. That's what he did. Das hat er gemacht. Right? And yet humanity is so independent. Und doch ist die Menschheit so unabhängig. And in the midst of all this independence, und mitten in dieser ganzen Unabhängigkeit, the Lord would say, würde der Herr sagen, you see this kid right here? Siehst du dieses Kind hier? Unless you are like this child, außer du wirst so wie dieses Kind, I promise you, verspreche ich dir, you will not enter the kingdom of heaven. Du wirst nicht in das Königreich des Himmels einkommen. Because God is the only one who can get us there. Weil Gott der Einzige ist, der uns dorthin bringt. Number one, number two. Erstens und zweitens. You see this little kid here? Siehst du dieses kleine Kind hier? Unless you humble yourself, außer du demütigst dich, and become like this kid, und wirst so wie dieses Kind, and keep doing it, und das immer wieder machst, though you're in heaven, obwohl du im Himmel bist, you won't be very much there. Wirst du nicht so sehr dort sein? You want to be great in the kingdom of heaven? Wirst du nicht so viel dort sein, wenn du groß sein möchtest im Himmelreich? Then live a life of dependence on God from day to day. Dann lebe ein Leben der Abhängigkeit von Gott jeden Tag. Someone will say, jemand sagt vielleicht, I don't know how to be dependent on God. Ich weiß nicht, wie ich abhängig sein soll von Gott. Right. Richtig. Then ask God. Dann frag Gott. Right? Depend on God for it. Sei von Gott abhängig dafür. Right? Right? Richtig? I don't know how to humble myself. Ich weiß nicht, wie ich mich demütigen soll. Then ask God. Frage einfach Gott. He'll help you. Er wird dir helfen. Start with God. Beginne mit Gott. I don't know how to open my heart. Ich weiß nicht, wie ich mein Herz öffnen soll. Ask. Bitte. Your father. Frage deinen ask Vater. Ask God. Frage einfach Gott. It all starts with him. Es beginnt alles mit ihm. Right? Richtig? This is it, and it's so simple. Es ist so einfach. And yet we make it so complicated. Und doch machen wir es so kompliziert. All of us do. It's just unbelievable. Alle von uns tun das. Es ist so unglaublich. We just drift from God. Wir bewegen uns einfach weg von Gott. Let's pray tonight. Lass uns beten heute. Maybe you're here, you've never received God. Vielleicht bist du hier und hast noch nie Gott angenommen. You've never prayed a prayer of dependence on God. Du hast noch nie ein Gebet der Abhängigkeit von Gott gebetet. We are all going to die one day. Wir werden alle eines Tages sterben. Most people don't even know their great grandfather's first name. Die meisten Leute wissen nicht einmal den Vornamen von ihrem Urgroßvater. He lived. Er hat gelebt. He brought us into the world. Er hat uns in die Welt gebracht. We don't even know his name. Wir wissen nicht einmal seinen Namen. Life will go by. Das Leben geht vorüber. But God knows our name. Aber Gott kennt unseren Namen. Let's pray tonight. Lass uns heute beten. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute. If you died, wenn du stirbst, you don't know where you would go. Du weißt nicht, wo du hingehst. Pray with me. Bete mit mir. And receive Jesus. Und nimm Jesus an. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. God's provision. Gottes Vorsorge. To bring us into his kingdom. Uns in sein Himmelreich zu bringen. Say God in heaven, sag Gott im Himmel. I want to be in your kingdom. Ich möchte in deinem Königreich sein. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I'm just this little person here. Ich bin nur diese kleine Person hier. I would love to know you. Ich würde dich so gern kennen. Cleanse me. Reinige mich. Draw near to me. komm nah zu mir. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. And be my father. Und sei mein Vater. Please. Bitte. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to laugh with you. Ich möchte mit dir lachen. And cry with you. Und mit dir weinen. I want to sense your presence. Ich möchte deine Gegenwart spüren. Your protection. Deinen Schutz. And your care. Und deine Sorge. Receive me tonight. Nimm mich an heute. And teach me. Und lehre mich. If you're here tonight and you're praying with me. Wenn du hier bist heute und mit mir betest. In your heart. In deinem Herzen. Just lift your hand. Heb deine Hand. Tonight is the night. Heute ist der Abend. That God became my father. Wo Gott mein Vater geworden ist. If you would like God to be your father. Wenn du gerne hättest, dass Gott dein Vater ist, lift your hand. Dann heb deine Hand. Is there one? Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Is there one more? Gibt's noch jemanden? God be my Father. Gott sei mein Vater. Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, wir danken dir. For dying on that cross. Dass du auf diesem Kreuz gestorben bist. Behold what manner of love the Father has given unto us. Siehe, was für eine Art der Liebe der Vater uns gegeben hat. That we should be called the sons of God. Dass wir die Söhne Gottes genannt werden können. Father, thank you for our church. Vater, danke für unsere Gemeinde. Thank you for all the sacrifices made through the week. Danke für all die Opfer, die durch die Woche gemacht worden sind. Thank you for your care. Danke für deine Sorge um uns. Draw us to yourself. Zieh uns zu dir hin. More and more as children. Immer mehr und immer mehr als deine Kinder. We love you tonight. Wir lieben dich. Let's stand for a moment. Stehen wir kurz auf.